D. Unser Chef hat für mich schon wieder einen Flug nach Brasilien und einen nach Indien buchen lassen. In derselben Woche. Ich habe keine Chance, Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Ich glaube, ich wechsle demnächst in eine andere Branche.